den jungen Mann kennen wir bereits. Ja, und die jungen Männer. Zimmerwand. Eschringen. Wer weiß, wo das liegt? Eschringen. Meine Herren, die Schallplatte, jetzt muss ich Sie leider nach dem Alter fragen. Da, also, ich meine. Das war sowieso geplant, weil ich bin jetzt der Fanclub der Hintermann-Ads-Band. Ich darf es nicht. Der Hintermann-Ads-Band. Geil, USA war sowieso, Alter. Das sind Fans. Feier des Tages darf unser lieber Bäcker die Flasche nach oben machen. Bäcker, der große Öffner. Wenn wir Bäcker nicht hätten. Ziehen Sie mit Es war derselbe. Es war derselbe privat, ich denke, das können wir vergessen. So, unsere liebe Ziehmaus hat als dritten oder ersten, ich weiß schon gar nicht mehr, gewonnen einen gewissen Piet Konrad als Monobo. Piet Konrad, bitte zur Bühne. Piet Konrad. Piet Konrad, wo ist er denn? Wir danken unserer Zauberfee. Wie war noch der Name? Herr Peter Konrad, bitte. Ein Steigerabgang, wünsche ich Ihnen immer. Wo kommen Sie her? Bodensee, komm ich jetzt. Bodensee, also ich weiß gar nicht. Münster, Eschringe, Bodensee, dann sind Leute aus Tübingen da. Herzlichen Glückwunsch oder viele Grüße aus Köln. Aus Köln, Berlin, Frankfurt und Springe. Danke. So, jetzt müssen wir noch in der Sonne spielen. Ludwig! Den haben wir noch nie gespielt. Komm mal auf die Bühne! Es werden 5 Trostpreise gespendet. Müssen wir weitermachen. Wo ist die Zauberfee? 5 Lederbeutel. Oh, legt das so wartet ja aus. Eine Zauberfee, eine zweite. Komm. Das kann auch ein Zauber sein. Komm mal her, Timo. Hallo. Pass mal auf der Bühne. Einzelne Musik. Alles wie immer. Sofort die Einzelnen hören. Wo? Und das quillt ja über vor Peinlichkeit. Guck mal, Schluss. Ja, erst nur. Erstmal. Und was kannst du mal werden? Das sind Dinger, hä? So, halt du mal die Preise, Mola. Wir verlosen weiter. Ach, das gibt's doch nicht. Das haben wir doch schon weggelegt. Fanclub der. Als man nochmal stimmt, Hadi, hat einen Lederbeutel gewonnen. Hadi, bitte zur Bühne. Komm mal schnell. Ludwig, bitte zur Bühne, aber schnell. Ach so, woher kommen Sie? Hier. Was machen Sie zurzeit? Nichts. Und nachts? Schlafen. Glaube ich nicht. B. Biegel hat einen Lederbeutel gewonnen. B. Biegel, bitte zur Bühne. Spielen wir noch ein bisschen was, Franz. Langweilig.